Er hatte nicht weit zu gehen. Er wusste sogar, wie viele Schritte es von seiner Haustür waren. Genau 730. Er hatte sie einmal gezählt, als die Fantasie mit ihm durchging. Damals hatte er an diese Hirngespinste selbst noch nicht geglaubt und sich nur von ihrer unanständigen, aber verführerischen Verwegenheit erregen lassen. Jetzt aber, nach einem Monat, begann er es bereits anders anzusehen und ungeachtet aller Selbstverspottung in aufreizenden Monologen über seine eigene Kraftlosigkeit und Unentschlossenheit, hatte er sich unwillkürlich schon irgendwie daran gewöhnt, dieses unanständige Gedankenspiel bereits für ein wirkliches Vorhaben zu halten, obschon er sich selbst ein solches Vorhaben immer noch nicht zutraute. Jetzt ging er sogar absichtlich hin, um eine Probe auf sein Vorhaben zu machen, und mit jedem Schritt nahm seine Aufregung zu, wurde sie stärker und stärker. Mit beklommenem Herzen und nervösem Zittern näherte er sich einem riesigen Miethause, das mit der einen Seite auf den Kanal hinausging und mit der anderen an der Straße lag. Dieses Haus hatte lauter kleine Wohnungen und wurde von allerhand Gewerbetreibenden bewohnt, von Schneidern, Schlossern, Köchinnen, verschiedenen Deutschen, von Mädchen, die ihre eigene Wohnung besaßen, kleinen Beamten und dergleichen. Durch die beiden Torwege und die beiden Höfe des Hauses huschten in einem Fort aus- und eingehende Menschen. Hier waren drei oder vier Hausmeister angestellt. Der junge Mann war sehr zufrieden, dass er keinem von ihnen begegnete, und schlüpfte unbemerkt gleich rechts vom Tor die Treppe hinauf. Die Treppe war dunkel und schmal, eine Hintertreppe, aber er kannte das alles schon, hatte es genau studiert, und die ganze Umgebung sagte ihm zu. In solcher Dunkelheit war selbst ein neugieriger Blick ungefährlich. »Wenn ich mich jetzt schon so fürchte, wie wird es dann sein, wenn es wirklich einmal zur Tat selbst kommen sollte?« dachte er unwillkürlich, während er zum vierten Stockwerk hinaufstieg. Hier versperrten ihm Packträger, verabschiedete Soldaten, die aus einer Wohnung Möbel heraustrugen, den Weg. Er wusste von früher, dass in dieser Wohnung ein Deutscher, ein Beamter, mit seiner Familie lebte.